Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23 37 17. Zu Zeiten, als noch nicht jeder ein Mobiltelefon hatte, machte die Nachricht die Runde, ein Mann sei unter einer Schneelawine verschüttet worden, habe mit Mühe sein Handy aus der Hosentasche gezogen und erschöpft 110 angerufen. Grüß Gott, hier ist die Polizei. Man konnte ihn orten und retten. Ein Märchen. Noch ein Märchen. Der größte Treffpunkt im Internet ist Facebook. Das Portal hat vor kurzem in einigen Ländern einen Ortungsdienst eingeführt, mit dem ich Facebook nicht nur wie üblich zum Tippen von Nachrichten nutzen kann, quasi war gerade im Supermarkt und hab Kopfsalat gekauft, sondern auf dem internetfähigen Telefon direkt im Supermarkt tippen kann, kaufe gerade Kopfsalat. Denn jeder, der mit mir befreundet ist oder mit Freunden von mir befreundet ist, sieht, dass ich in dem Supermarkt in der Broad Street bin. Jetzt kann es passieren, und ist eben schon passiert, dass Elizabeth, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die aber eine Freundin meines Freundes Jack ist, das zufällig liest und sich denkt, das gibt's ja nicht, irrer Zufall, der Freund von dem Jack ist im gleichen Supermarkt wie ich. Und dann kommt sie rüber zum Kopfsalat, erblickt mich und verliebt sich auf einen Schlag in mich. Aber ich sage natürlich, ich bin glücklich verheiratet, 3 Töchter und habe mich im Übrigen gegen den Kopfsalat entschieden, weil der nämlich praktisch keine Folsäure enthält. Kommt Jacqueline, meine Frau, wir leben seit 4 Monaten getrennt, zufällig, zufällig in den Supermarkt rein, sieht mich mit dieser Tusse da stehen, eine Gurke in der Hand, bekommt einen ihrer üblichen Tobsuchtsanfälle, im Märchen hieße es, kratzte ihr die Augen aus, da macht es Bim auf meinem Telefon und unser gemeinsamer Sohn, ein Einzelkind, gerade 11 geworden, schreibt auf Facebook, schön, dass ihr wieder zusammen seid. Dazu ein Handyfoto von sich, einsam zu Hause. Sieht dir total ähnlich, bemerkt Elizabeth. Total, die Augen. Keine besonders taktvolle Bemerkung, auch taktisch ungünstig, aber davon vielleicht später mehr, ihr Lieben da draußen. Heute Abend vielleicht nach Ladenschluss, denn die Kassiererin hat mit ihrem Handy das Ganze auf Video mitgeschnitten und in Facebook gepostet und gerade angefragt, ob ich vielleicht ihr Freund sein will. Das ist eigentlich überhaupt kein Märchen. Und deswegen wünsche ich mich, mit der Gurke im Korb an der Kasse, 2 sich schlagende Frauen hinter mir, dahin, wo die Geschichte angefangen hat, nämlich unter die Schneelawine irgendwo in Süddeutschland, und krame umständlich meinen Knochen raus, dessen Akku ewig hält, weil es ja früher ist, viele Jahre vor Facebook, und wähle diese archaische Nummer 110, und eine genervte Stimme nimmt ab und sagt, Grüß Gott, hier ist die Polizei. Digitales Logbuch. Name, Schönherr Maximilian. File closed.